الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, ist recht geleitet. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, der wird nur sich selbst Schaden zufügen und Allah subhanahu wa ta'ala in keinster Weise schaden. Das Thema der heutigen Predigt ist die entscheidenden Grundsätze, entscheidenden Voraussetzungen dafür, um Vorbild für andere Menschen in der Gesellschaft zu sein. Auf Arabisch nennt man das Imam. Der Imam kann der Vorbeter einer Moschee sein, aber der Imam ist auch sprachlich, und so wird es auch im Koran al-Karim verwendet teilweise, das Vorbild anderer, da er allen anderen im Guten voraus ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat natürlich diejenigen Menschen gelobt, die anderen im Guten voraus sind, aber auch diejenigen Menschen gelobt, die Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, das heißt Dua machen, dass er sie zu Vorbildern anderer macht. Und das gehört zu den Eigenschaften der Diener des Alabamas. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß über die Eigenschaften dieser Diener. Und diejenigen, die sagen, unser Herr, schenke uns von unseren Gattinnen und von unserer Nachkommenschaft einen Grund zur Freude, das heißt Kinder und Ehegatten, an denen wir uns erfreuen können aufgrund ihrer Rechtschaffenheit. Und dann heißt es, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, das heißt, uns mach uns für die Gottesfürchtigen zu einem Imam. Was heißt so ein Imam zu einem Vorbild? Sie bitten also Allah nicht nur darum, Vorbild für die Menschen allgemein zu sein, sondern Vorbild für die Vorbilder. Denn die Muttaqin sind die Vorbilder aller anderen. Und als Vorbildfunktion für die Muttaqin zu sein, das ist die Eigenschaft derjenigen Menschen, die solche Dua sprechen. Meine lieben Geschwister, kein Mensch zweifelt daran, dass man, um anderen Menschen ein Vorbild zu sein, selbst das Gute umzusetzen hat. Und dass, wenn man danach redet und die Menschen zum Guten auffordert, dass eher einen Einfluss darauf hat, auf die Menschen einen Einfluss hat und dass sie dann eher von einem annehmen und akzeptieren werden. Und in diesem Zusammenhang betone ich ganz besonders die Stellung der Eltern. Der Vater und die Mutter, die ihren Kindern am nächsten sind, am meisten Zeit mit ihnen verbringen und ihnen vom Gefühl her, aber auch vom örtlichen her tatsächlich am nächsten sind. Und wenn wir verinnerlichen, in dieser Moschee, ich bin sicher, dass es auch in anderen Moscheen genauso sein wird, sind diejenigen Kinder, deren Eltern eine gute Beziehung zum Hause Allahs haben, auch ihre Kinder haben automatisch eine gute Beziehung zum Hause Allahs. Derjenige, der regelmäßig in die Moschee kommt, seine Kinder in der Regel kommen auch regelmäßig in die Moschee. Dieser Zusammenhang ist deutlich ersichtlich. Und der Grund dafür ist, weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, jedes Kind wird gemäß der Fitra geboren, das heißt gemäß der natürlichen Verordnung, als Muslim geboren. Aber seine Eltern machen dann, was machen seine Eltern aus ihm? Sinngemäß im Hadith heißt es, entweder die Eltern sorgen dafür, dass er auf dieser Fitra bleibt, oder sie machen dann aus ihm einen Juden, einen Christen, einen Feueranbeter, was auch immer. Das ist die Erziehung der Eltern, die Kinder in den einen oder anderen Weg treibt. In den meisten Fällen ist es zweifellos davon. Und deswegen verinnerlicht euch, liebe Geschwister, einmal den folgenden Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal einen Goldring angezogen. Und dann haben die Sahaba auch alle, die es sich leisten konnten, Goldringe angezogen. Denn sie haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachgemacht, in jeder Sache möglichst nachgemacht, soweit sie konnten. Irgendwann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr wisst, dass das Tragen von Gold für Männer verboten worden ist. Nachdem es verboten worden ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur den Menschen gesagt, es ist verboten, sondern er hat vor ihnen den Ring abgenommen und ihn weggeworfen. Und daraufhin haben die Sahaba ebenfalls den Ring abgenommen und weggeworfen. Dann hat er gesagt, alaihi salatu wasalam, ich werde ihn nie wieder anziehen. Für die Sahaba radiallahu ta'ala anhum war es kein Problem, weil sie Gott ergeben waren und diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur geleistet haben, ihm zu folgen. Und deswegen, als sie ihn gesehen haben, wer das gemacht hat, haben sie einfach ihm nachgemacht. Und das zeigt, dass die praktische Umsetzung der guten Taten die beste Form des Aufrufes anderer Menschen zum Guten ist. Es gibt also zwei wichtige Prinzipien, die wir beachten müssen. Das eine Prinzip ist die eigene Rechtschaffenheit, dass man selbst zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala ein guter Mensch ist, indem man das umsetzt, was Allah von einem verlangt hat und dem Verbotenen, das Allah verboten hat, aus dem Weg geht. So berichtet uns Usama ibn Zayd, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Am Tag der Auferstehung werden Menschen erscheinen und ins Höllenfeuer geworfen werden. Und im Höllenfeuer werden ihre Innereien, ihre Gedärme aus ihnen rauskommen. Und sie werden laufen im Höllenfeuer wie ein Esel um seine Mühle läuft. Und die Höllenbewohner werden sich um ihn versammeln und ihn fragen: Hey du, was ist mit dir? Du hast uns doch immer zum Guten aufgerufen und uns das Schlechte verboten. Dann sagt er: Ja, das stimmt. Ich habe euch zwar zum Guten aufgerufen, es aber selbst nie gemacht. Und ich habe euch immer das Schlechte verboten, aber ich habe es selbst begangen. Das zweite Prinzip ist der gute Umgang mit anderen. Das gehört zwar zur Rechtschaffenheit, aber mit der Rechtschaffenheit meinte ich der Umgang zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit dem guten Umgang mit anderen Menschen, das ist die Rechtschaffenheit anderen Menschen gegenüber. Dafür gibt es zahlreiche Beweise dafür. Unter anderem, dass der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, das heißt, und gehe mit den Menschen in guter Weise um. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, es gibt drei Eigenschaften, wenn du sie inne hast, dann bist du ein Mensch guten Charakters. Dann giltst du unter den Menschen normalerweise als einer guten Charakters. Das eine ist die Ehrlichkeit, auf Arabisch As-Sidq. Das zweite ist die Geduld, As-Sabr. Und das dritte ist die Barmherzigkeit, die Rahma. Die Ehrlichkeit, As-Sidq, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen, die ehrlich sind, auf die zweite Stufe, also direkt auf die Stufe nach den Propheten gesetzt. Noch vor den Rechtschaffenen und vor den Märtyrern. Und Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu hat diese Stufe, die er bei Allah erreicht hat, durch seine Ehrlichkeit. Deswegen sagen wir Abu Bakr as-Siddiq. Zweitens, die Geduld. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Geduld zu haben ist ein Licht. Warum ist es ein Licht? Weil, also im Akhir, also Allah wird uns zeigen, wie das ist, aber im Diesseits ist ein Licht, weil der Geduldige nicht zu schnell und zu spontan reagiert, sodass er nachher seine Entscheidung oder seinen Ausdruck oder seine Handlung bereut, sondern er wartet ab, bis er sicher ist, wie er richtig zu entscheiden hat. Und dann entscheidet er meistens auf eine Art, die er hinterher nicht bereut. Die Kinder Israels, eine Gruppe von ihnen, hat diese Vorbildfunktion für die Menschheit gehabt, weil sie geduldig gewesen sind. Und wer es nachlesen will, in Surah As-Sajda 32, Vers 24. Und ebenso in Surah 7, 137. Die dritte Eigenschaft ist die Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit bedeutet, dass jemand, oder die Barmherzigkeit, die daraus entspringt, dass man das Gute für die Menschen haben möchte. Man liebt es anderen Menschen, etwas Gutes zu tun. Man hat Mitgefühl mit ihnen, man hat Mitleid mit ihnen. Und schauen wir uns die folgende koranische Erzählung an, in der uns Allah Azza wa Jal berichtet, zusammengefasst, über eine Stadt. Das war Antakya, zu der Messias Jesus alayhi salatu wassalam drei Gesandte geschickt hat, damit sie zum Glauben an den einen und einzigen Gott aufrufen und ihn als Gesandten und Propheten anerkennen. Sie drei kamen zu diesem Volk und als einer, der am Ende der Stadt lebte, mitbekam, wie sein eigenes Volk die Gesandten der Lüge bezichtigte, eilte er vom Rande der Stadt zu den Menschen und warnte sie davor, wie könnt ihr euch von den Gesandten abwenden? Und ihre Reaktion war nur, dass sie ihm mit dem Tod und mit der Ermordung gedroht haben. Er blieb standhaft. Er blieb standhaft dabei, die Gesandten zu unterstützen. Und dann haben sie ihn auf übelste Art und Weise getötet. Und dann wurde zu ihm gesagt, tritt ins Paradies ein. Udkhulil Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, danach sagte er, das heißt, nachdem er das Paradies betreten hat oder nachdem er die Belohnung gesehen hat, die auf ihn dort erwartet, er sagte, ya layta qawmi ya'lamun. O, wüsste doch mein Volk nur, warum mir mein Herr vergeben hat. Was für eine Barmherzigkeit. Normalerweise würde man erwarten, dass jemand, der in dieser Situation ist, dass er hasserfüllt ist, nachdem man ihn niedergestreckt hat. Aber im Gegenteil, er wünscht sich, dass sein Volk doch... Und Allah SWT hat uns das mitgeteilt. Warum? Und die Geschichte uns erzählt. Und zwar eben sein Iman an Allah Azza wa Jal und seine Geduld, die er gehabt hat, aufgrund der Plagen, die ihn ereilt haben. Erbarmt euch denjenigen oder habt Gnade mit denjenigen, die auf der Erde sind, dann wird Allah auch Gnade haben mit denjenigen, dann wird auch derjenige, der im Himmel ist, Gnade mit euch haben, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das zeigt auch, dass die Gnade Allahs und danach auch die Gnade des gläubigen Menschen nicht nur also die Menschen umfasst, sondern auch alles Lebendige dazu gehören, die Tiere. Meine lieben Geschwister, und zu den Bedingungen der Rechtschaffenheit gehört, zu den Bedingungen beider Arten der Rechtschaffenheit gehört, dass das, was man sagt, übereinstimmt mit dem, was man tut. Dass dies natürlich nicht immer der Fall sein kann, soll uns nicht davon abhalten, unsere gelehrten und rechtschaffenen Menschen zu Vorbildern zu nehmen. Denn jeder Mensch begeht Fehler. Die besten derjenigen, die Fehler begehen, sind diejenigen, die sich Allah reuevoll zuwenden. Und deswegen sagte Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, einer der Schüler von Ibn Abbas, er sagte, wenn man den Menschen das Gute nur dann gebieten würde, wenn man selbst nie etwas Schlechtes tut, dann würde ja keiner mehr den Menschen etwas Gutes gebieten. Und Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, dieser Imam, sagte einmal zu einem Überlieferer namens Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, er sagte zu ihm, Mutarrif, halt mal einen Vortrag, ermahne mal deine Gefährten, erzähl ihnen mal was. Der war nämlich ein Überlieferer, aber sollte den auch mal ins Gewissen reden. Und sagte er als Antwort, oh Imam, ich habe Angst, dass ich den Leuten was sage und nachher selbst das nicht umsetze. Dann sagte Al-Hassan, rahimahullah ta'ala, möge Allah dir gnädig sein, wer von uns ist derjenige, der immer das sagt, was er tut? Der Satan hätte es gerne, dass er euch auf diese Art und Weise bezwingt, indem niemand mehr das Gute gebietet und niemand mehr das Schlechte verbietet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch vor dem Kufr und vor dem Fusuq, vor der Frevelei und vor der Ungehorsamkeit unserem Herrn gegenüber bewahren. Wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor den eigenen Neigungen, die uns ins Verderben stürzen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtschaffenheit und wir bitten ihn um Gottesfurcht und wir bitten ihn darum, dass er uns immer unser Herz lenkt, dass wir uns immer ihm reuevoll zuwenden, wenn wir einen Fehler begangen haben. Möge Allah uns Unterwürfigkeit geben, während wir vor ihm stehen. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wa sallallahu wa baraka nabiyyi Muhammad.